Aus dem aktuellen Doppelalbum von Godspeed You Black Emperor, einer Gruppe aus Montreal in Kanada. Das Album heißt Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven. Die Stücke selbst haben gar keine Extratitel. Das eben waren die ersten, ja, gut 15 Minuten von Track 2 aus der ersten CD. Ganz andere Klangwelten jetzt. Samples, Elektronik, atmosphärisch immer ganz dicht, intensiv und nie so eruptiv roh wie bei Godspeed manchmal. Hoch im Norden Norwegens liegt Tromsø. Von dort kommt Geir Jensen. Vor Jahren war er mal in der Elektronik-Kombo Bel Canto. Das war noch relativ konventionell songorientiert. Bei seinem Soloprojekt Biosphere entwirft er viel freier seine Soundlandschaften, ohne Hektik. Mich erinnert das manchmal an sogenannte New Age Meditationsmusik, bei der man sich entspannen soll, die oft aber nur langweilig, öde und eindimensional ist. Biosphere ist tausendmal interessanter. Hier aus dem vorletzten Album Substrata das Stück Cobrizia.